Punkt 9 Uhr starren wir einander an. Wortlos. Er steht vor meinem Schreibtisch. Sein Blick bleibt ungefähr in Augenhöhe irgendwo zwischen meinen Augenbrauen und Wimpern hängen. Ich bin ein verdammter Wichser, sagt er. Nur mit seinem Blick sagt er es. Ich sitze hinter meinem Schreibtisch und schaue ihm geradewegs in die Pupillen. Ich bin sein Vorgesetzter. Ich darf ihm in die Augen starren. Ich weiß, dass du ein verdammter Wichser bist, sage ich zu ihm. Kein Laut kommt über meine Lippen. Zwölf Monate im Jahr, 12 Monate, 5 Tage die Woche, von Montag bis Freitag, steht Thanassis vor meinem Schreibtisch, um mir das morgendliche Croissant und den Kaffee zu bringen. Früher aßen wir alle Sesamkringel, doch heute geht es nicht ohne Croissant. So viel Zugeständnis an Europa und den Fortschritt muss sein. Croissants und Kaffee, das ist die einzige regelmäßige Aufgabe, zu der ich ihn verdammt habe. Bei anderen Tätigkeiten setzt er gleich sein Wichsergesicht auf und ich akzeptiere. Doch heute steht er mit leeren Händen vor meinem Schreibtisch. Ein wenig hilflos, aber keineswegs verlegen. Er grinst. Ich will gerade loslegen, wo in aller Welt bitteschön mein verdammtes Croissant, als mein Telefon klingelt. Kommissar Charitos? Hellas Channel. Hörspiel in 2 Teilen von Petros Makaris. Übersetzung aus dem Griechischen Michaela Prinzinger. Bearbeitung und Regie Christoph Dietrich. 1. Teil, die Spur der Karajordi. Wo um alles in der Welt stecken Sie, Kostas? Kikas, leitender Kriminaloberkommissar für den Distrikt Athen-Attika. In meinem Büro? Offensichtlich ruft er nicht zum ersten Mal an. Deshalb also grinst Thanassis. Ich hatte allerdings gerade vor... Seien Sie nicht albern, die Kollegen haben gestern Nacht mehrfach versucht, Sie zu erreichen, vergeblich. Auch für Sie gilt der Standard in der modernen Kommunikationstechnologie. Natürlich, aber mein Akku war leer. War er nicht, aber ich hatte mein Diensthandy zu Hause gelassen. Eine schwache Begründung. Adriani hatte gestern Abend stundenlang mit Thessaloniki telefoniert. Sie können froh sein, dass wir in Griechenland sind. Weil unsere Tochter durchblicken ließ, sie wolle dieses Jahr über Ostern dort bleiben, machte sie mir Vorwürfe, dass ich Katharina erlaubt hatte, zum Jurastudium so weit wegzuziehen. Daraufhin hielt ich ihr unsere Telefonrechnung vor. Und dann hatte ich das dringende Bedürfnis nach Ruhe in einer lärmenden Taverne. Die Karajorgi ist ermordet worden. Was? Kurz vor dem Nachtjournal in ihrer Garderobe. Die Leitung von Hellas Channel sagt, sie habe mit einer Sensationsmeldung auf Sendung gehen wollen. Etwas Brisantes, an dem sie schon länger dran war. Was es war, weiß aber niemand. Hat möglicherweise mit dieser Albaner-Geschichte zu tun. Vorgestern hat sie in den Abendnachrichten behauptet, im Fall des ermordeten albanischen Paars habe auch ein Kind eine Rolle gespielt und wir hätten das übersehen. Ich dachte, die blufft, um die Story aufzubauschen. Kann sein. Meistens aber war was dran an ihren Meldungen. Kostas, Sie sind mit der Albaner-Sache vertraut. Nicht auszuschließen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Deshalb möchte ich, dass Sie diesen Fall übernehmen. Wer hat die Beweisaufnahme am Tatort durchgeführt? Kriminalobermeister Vlasopoulos, der war der Einzige, den ich erreicht habe. Allerdings konnte Sotiris nicht mehr verhindern, dass die Öffentlichkeit bereits ausführlich über das tragische Ereignis informiert war, als er im Sender eintraf. Der Moderator des Nachtjournals hatte sich spontan entschlossen, statt des Auftritts seiner Kollegin Live-Bilder vom Ort des Mordanschlags zu senden. Damit hat sich die Fernsehstation über geltendes Recht hinweggesetzt. Machen Sie was. Die Karajorgi war eine Institution. Halb Griechenland wird um sie trauern. Kostas, was ist dran an der Behauptung dieser Journalistin, das Albanerpaar sei wegen eines Kindes ermordet worden, das jetzt verschwunden ist? Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, der verdächtige Albaner, den wir festgenommen haben, hat ein Geständnis abgelegt. Mord aus Eifersucht. Er hat die Frau geliebt, sagt er, aber sie war mit dem anderen zusammen. Von dem Geld, das wir in der Unterkunft des Paars gefunden haben, will er nichts gewusst haben. Glaubwürdig, sonst hätte er es sicher an sich genommen. So gesehen scheint der Fall klar. Für ein Kind ist da kein Platz. Allerdings gibt es eine Zeugin, die beobachtet haben will, wie das Paar einmal nachts aus einem Kleinbus ausgestiegen sei, mit einem Bündel im Arm. Das kann alles Mögliche gewesen sein. Eine unangenehme Geschichte. Finden Sie raus, was die Karajorge vorhatte, und finden Sie den Mörder, und zwar schnell. Sie glauben ja nicht, was hier los ist seit gestern Nacht. Der Programmdirektor von Hellas Channel, Dilopoulos, macht Druck. Er fordert, umgehend und exklusiv informiert zu werden. Sehen Sie zu, dass Sie sich mit ihm arrangieren. Selbstverständlich. Ich werde mich umgehend mit ihm in Verbindung setzen. Farnassis, wo bleibt das Croissant? Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά. Natürlich wohnt die Karayogi auf dem Likabitos-Hügel, unter jungen Aufsteigern eine bevorzugte Wohngegend, mit Blick ins Grüne und Aussicht auf Wind. An guten Tagen kann er den Smog in den Straßen des Talkessels vergessen machen. Heute wäre er allerdings erfolglos. Es ist Anfang April und für die Jahreszeit zu warm. Die Klimaanlage meines Fiat Mia Fiori versagt, da fahre ich lieber gleich mit offenem Fenster. Für 10 Uhr hat Soteris in der Wohnung der Karayogi eine Durchsuchung angesetzt. Dort will er mir den Fall übergeben. Ich bin spät dran. Es ist keine 2 Tage her, da hat diese Fernsehjournalistin in meinem Büro gestanden. Mit ihrem herablassenden Grinsen wollte sie mir zum Erfolg in der Albaner-Sache gratulieren. Der verhaftete Albaner hatte gestanden, das hatte ich der Presse soeben mitgeteilt. Damit war der Fall für uns abgeschlossen. Das heißt, das Geständnis hatte Thanassis dem Verhafteten mehr oder weniger diktiert. Und der hatte unterschrieben, weil er seine Ruhe haben wollte und im Gefängnis offenbar gut versorgt war. Wozu mehr Aufwand treiben, wenn Albaner sich gegenseitig umbringen? Doch dann hatte sie mit ihren Fragen nach dem Kind angefangen. Und wir mussten die Untersuchung fortsetzen, um uns abzusichern. Ohne Erfolg. Ich konnte nicht dahinter kommen, was sie wusste. Schließlich hatte ich Thanassis auf sie angesetzt. Er ist zwar ein Wichser, aber er sieht gut aus. Und die Karayogi war dafür bekannt, dass sie keinem gut gebauten Mann aus dem Weg ging. Das Wohnhaus ist ein neoklassizistischer zweistöckiger Bau, gelb gestrichen, mit granatfarbenen Fensterläden. Na bitte. Es erinnert an die wenigen gut erhaltenen Häuser im italienischen Stil in der Nähe der Akropolis. Ich kündige. Bin kein Informatiker und wollte auch nie einer werden. Sagte. Was ist los, Dimitris? Ach, das ist keine Spurensicherung mehr. Das macht keinen Spaß. Alles von Belang befindet sich in diesem Scheißcomputer. Und der ist natürlich passwortgeschützt. Dann packt das Ding zusammen und bringt es mit den Disketten ins Labor. Sollen die sich mit dem Krempel rumärgern? Kommissar Jaritos, Kriminaldirektor Gikas sagte mir, dass Sie den Fall übernehmen. Der junge Kollege wirkt erschöpft, übernächtigt. Kriminalobermeister Sotiris Vlasopoulos ist einer der engagiertesten Beamten meiner Abteilung. Pflicht- und karrierebewusst. Sicher würde er gerne die Leitung in diesem Fall behalten. Ich habe heute Morgen einen Bericht verfasst, in dem ich alle Einzelheiten, Beschreibung des Tatorts, mutmaßlicher Tathergang etc. genau... Erzähl. Lass dich nicht irritieren, wenn ich mich dabei ein bisschen umschaue. Es war kurz nach Mitternacht, als Gigas mich anrief. Eine halbe Stunde später war ich im Sender. Sie hatten es schon im Fernsehen gebracht. Dagegen habe ich natürlich sofort protestiert. Erfolglos, ich weiß. Wie hast du die Katajorgi vorgefunden? Sie saß vor dem Schminkspiegel in der Garderobe. Ihr Körper war zurückgelehnt, ihr Kopf hing im Nacken. Der Blick war steil nach oben gewandt, in der Brust steckte ein langer Metallspieß. Nein. Er war etwas unterhalb des linken Lungenflügels eingedrungen, hatte den Körper ganz durchbohrt und sie an den Stuhl, auf dem sie saß, festgenagelt. Ein Metallspieß? Wie kommt der Mörder an einen Metallspieß? Ein Scheinwerferständer. Die Garderobe wird auch als Abstellkammer genutzt. In einer Ecke stehen einige Scheinwerfer. So wurde der Mord ja auch entdeckt. Eine Assistentin wollte einen neuen Scheinwerfer holen. Da sah sie die Leiche. Und hat sie sonst was beobachtet? Irgendjemand, der aus der Garderobe kam? Ein unbekanntes Gesicht? Nein, nur eilige Schritte auf dem Gang. Und dass der Stuhl neben der Karayorgi verrückt war. So, als habe jemand an ihrer Seite gesessen. Und wann hat sie den Mord entdeckt? Zu Beginn des Nachtjournals, also kurz nach 0 Uhr. Dimitris hat recht. Alles Wichtige befindet sich im Computer. Die wenigen Aktenordner, die ich sehe, enthalten nur den üblichen Papierkram. Rechnungen, Überweisungen, Verträge. Dieser hier, ihre Steuererklärung. 12 Millionen Drachmen Nettoeinkommen. 8,5 Millionen allein vom Sender. Das ist ungefähr doppelt so viel wie mein Gehalt. Nach 25 Dienstjahren. Die Todesursache ist klar. Hat der Pathologe was zum Tathergang gesagt? Marquides meint, der Mörder müsse hinter ihr gestanden haben. Bei der Wucht, mit der er ihr die Stange ins Herz getrieben hat, wäre der Stuhl mit Sicherheit umgestürzt, wenn der Stoß von vorne gekommen wäre. Marquides hat mir den Vorgang demonstriert. Der Mörder muss groß gewachsen und kräftig sein. Sonst hätte er sie weiter oben treffen müssen oder er wäre gar nicht durchgekommen. Die Stange war ja nicht angespitzt. Wie auch immer, offensichtlich haben wir es mit einer spontanen Tat zu tun. Der Täter hat das Waffe genutzt, was sich ihm gerade bot. Er kam ohne Absicht zu töten. Und vermutlich hat die Karajorgi ihren Mörder gekannt. Dafür spricht zum einen der seitlich versetzte Stuhl. Die beiden haben zunächst miteinander geredet. Dann ist der Mörder aufgestanden und hat den Scheinwerferständer genommen. Als er zurückkam, konnte die Karajorgi das im Spiegel beobachten. Sie hat aber nicht, und das ist der zweite Hinweis, reagiert. Sie hat offenbar nichts befürchtet. Womit wir den Täter entweder im Sender oder unter ihren Bekannten suchen müssten. Hast du bei ihr einen Terminplaner oder ein Adressbuch gefunden? Hier ist nämlich nichts dergleichen. Nein, nur ihren Ausweis. Und wie alt ist sie? Ist sie geworden? 46. Alle Achtung, sah jünger aus. Tja, nichts, kein Notizbuch, kein Adressverzeichnis. Muss der Täter an sich genommen haben. Natürlich keine Unterlagen zu der Albaner-Geschichte. Hast du den Pförtner befragt? Auch er hat nichts gesehen. Nach der Karajorgi, die etwa gegen 23.15 Uhr gekommen sei, hat niemand den Sender betreten oder verlassen. Und er behauptet, die ganze Zeit an seinem Platz gewesen zu sein. Dann kann es nur jemand aus dem Haus sein. Aha, was haben wir denn hier? Fotos. Und eine Mappe mit Briefen. Aber die lege ich gleich mal beiseite, um sie in aller Ruhe alleine durchzusehen. Es ist nicht gut, wenn Mitarbeiter den gleichen Kenntnisstand haben wie ihr Vorgesetzter. Auf den Fotos ist ein Paar abgebildet, das Arm in Arm auf einem Sofa sitzt. Die Frau ist zweifellos die Karajorgi. Das Gesicht des Mannes ist kaum zu erkennen. Eine Pappnase, ein Schnauzbart, ein Spitzhut. Es wurde mit schwarzem Filzstift übermalt. Scheint ihn ja mächtig gemocht zu haben, die gute Frau. Wenn sie es war, die die Fotos verziert hat, was allerdings wahrscheinlich ist. Soteris, nimm dir eines von den Fotos und fahr ins Präsidium. Schnapp dir die Horde der Reporter, die mittags dort immer herumlungert. Quetsch sie ein bisschen aus. Als Konkurrent der Karajorgi ist jeder bis zum Nachweis des Gegenteils verdächtig. Vielleicht erfahren wir so, welcher heißen Sache sie auf der Spur war und wer dieser Herr hier ist. Ich werde mich derweil bei Hellas Channel umsehen. Doch erstmal brauche ich einen Kaffee. Stark und schwarz, ohne Zucker. Und ein Croissant. Thanasis hatte nämlich keins, weil für 10 Uhr schon der Ortstermin in der Wohnung der Karajorgi angesetzt war. Ich kann mich nicht beklagen, er denkt mit. Die Mappe mit den Briefen erweist sich als aufschlussreich. 6 an die Karajorgi adressierte Briefe. Alle in derselben Handschrift. Das letzte Schreiben wurde vor 2 Wochen verfasst. Das älteste vor 1,5 Jahren. Alle beginnen mit der schmucklosen Anrede Jana. Im ersten Brief schreibt der Verfasser von seiner Überraschung, ihr nach so vielen Jahren durch Zufall wieder begegnet zu sein und bittet um eine Aussprache. Später dann will er etwas von ihr. Etwas, das die liebe Jana ihm vorenthält. Ich will es sehen, schreibt er mehrfach. Ich möchte, dass du es mir zeigst. Er habe ein Recht darauf. Im letzten Brief versteigt er sich sogar zu einer Drohung. Über einen langen Zeitraum schon tue ich alles, was du von mir verlangst. Und immer sage ich mir, du wirst dein Wort schon halten. Doch du führst mich nur an der Nase herum. Du lässt mich warten, um mich weiter erpressen zu können. Damit ist jetzt Schluss. Und ich rate dir, zwinge mich nicht zum Äußersten. Die Briefe tragen keine Unterschrift. Nur den Großbuchstaben N. N wie Nikos, Nondas, Notis, Nikitas, Nikiforos. In diesem Augenblick spielt sich in unserem Studio eine Tragödie ab. Unsere Polizeireporterin Jana Karajorgi wurde soeben grausam ermordet in ihrer Garderobe aufgefunden. noch haben die Behörden die Ermittlungen nicht aufgenommen. Doch Hellas Channel, immer an vorderster Front im Dienst der Information, darf diese Bilder vom Tatort nicht zurückhalten. Verehrte Zuschauer, Sie erfahren die Nachricht von Jana Karajorgis tragischem Ende fast zeitgleich mit dem fatalen Verbrechen. Speranzas, der Moderator der Nachrichtensendung, wird ausgeblendet. Und man sieht in Großaufnahme die Garderobe. Von hinten nähert sich die Kamera dem Opfer, dessen seltsam verdrehtes Gesicht man zunächst nur im Spiegel wahrnimmt, bis die Kamera ihr Objekt umrundet hat. Per Zoom wird die Einstichstelle des Spießes deutlich sichtbar. Wie Sotiris gesagt hat, unterhalb des linken Lungenflügels direkt ins Herz. Danke, das reicht. Tja, eine erschütternde Geschichte. Er ist kleingewaschen, ausgemergelt, lederhäutig. Ich bin nur froh, dass Berdanzas die Nachricht gleichgebracht hat. Jana hätte das mit Sicherheit nicht anders gemacht. Es war ganz in ihrem Sinne. Hinter dem Schreibtisch, auf dem man bequem Tischtennis spielen könnte, wirkt er etwas verloren. Dieses Video ist ein erschütterndes Dokument. Auf seinem Gesicht zeichnet sich Betrübnis ab. Und ich wäre geneigt, sie ihm zu glauben. Aber Delopoulos ist Chef des Senders Hellas Channel. Haben Sie erste Anhaltspunkte? Hinweise? Ein Verdacht vielleicht? Dazu ist es noch zu früh, Herr Delopoulos. Wir wissen aber genau, wann der Mord passiert ist und dass der Täter ein Bekannter von ihr sein muss. Dann handelt es sich mit Sicherheit um einen der Fälle, die sie so gnadenlos aufgedeckt hat. Um jemanden, dem aus ihren Enthüllungen Schaden erwachsen ist und der sich dafür an ihr rächen wollte. Wissen Sie, ob sie in der letzten Zeit Nachforschungen in eine bestimmte Richtung angestellt hat? Nein. Aber auch wenn sie etwas derartiges getan hätte, wüsste ich nichts davon. Frau Karajorgi genoss mein vollstes Vertrauen. Sie hat ihre Themen nie mit mir abgesprochen. Jedenfalls werden Sie jede erdenkliche Hilfe von uns erhalten. Ich habe Anweisung gegeben, dass Janas Nachfolgerin, Martha Kostaraku, sich unverzüglich auf die Suche macht. Sie wird sich ständig auf dem Laufenden halten. Jede Hilfe ist uns willkommen. Nur sollte es keinen Wettlauf geben. Es ist Aufgabe der Journalisten, Herr Charitos, die Leute zu informieren, rasch und genau. Und wenn der Sender die Nase vorn hat, und sei es auch vor der Polizei, dann erfüllen wir nur unsere Pflicht. Ich verkneife mir eine Bemerkung über das illegale Vorgehen von Speranzas. Selbstverständlich legen wir großen Wert auf Abstimmung mit der Polizei. Allerdings müssen Sie verstehen, dass der Karajorgi-Mord für uns eine Art Familienangelegenheit ist. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie uns über den Fortgang der Untersuchungen ständig unterrichten. Und zwar exklusiv, nicht zusammen mit anderen Sendern. Natürlich, stets zu Diensten. Was für ein Glücksfall für Hellas Channel. Herr Charitos? Delopoulos steht auf und kommt auf mich zu. Er lächelt verbindlich. Ich bin sicher, dass wir sehr gut zusammenarbeiten werden. Vielleicht schauen Sie gleich mal bei der Kollegin Kostaraku vorbei. Wie ein begossener Pudel schleiche ich aus dem Audienzsaal des Fernsehfürsten. Hier nach der Pappnase auf dem Foto zu fragen, reine Zeitverschwendung. Die Mitarbeiter von Hellas Channel sind für Delopoulos mit Sicherheit über jeden Verdacht erhaben. Die Kostaraku liegt also durchaus in meinem eigenen Interesse. Außerdem erinnere ich mich, dass sie schon einmal Polizeireporter gewesen war, bevor die Karajorgi sie von diesem Posten verdrängte. Damals ist sie mir nicht als besonders gewitzt aufgefallen. Ich finde sie an Karajorgis ehemaligem Schreibtisch, in einem nur mit einer Stellwand abgetrennten Winkel des Reporterzimmers, 5 Etagen tiefer. Seit heute haben Sie Ihre alte Stelle wieder. Freuen Sie sich? Nun ja, ich hätte mir gewünscht, es wäre unter anderen Umständen... Machen Sie mir nichts vor. Sie sind heilfroh, weil Ihnen Genugtuung widerfahren ist. Sie haben die Karajorgi gehasst. Ihr aufgesetztes Lächeln gefriert. Die rechte Hand umklammert den Stift, mit dem sie soeben noch gespielt hat. Wer sagt denn sowas? Mit Jana hatte ich ein kollegiales Verhältnis. Ich habe keine Ahnung, worauf ich hinaus will. Ich weiß nur, dass ich sie so aus der Reserve locke. Sie wollen also behaupten, dass es keine Bedeutung hatte, dass die Karajorgi Ihnen die Stelle des Polizeireporters weggeschnappt hat? Im Gesundheitsressort war ich viel besser aufgehoben. Das war viel weniger Stress für mich. Hören Sie, Sie waren für die Polizeireportagen verantwortlich, schon seit Jahren. Dann kommt so eine karrieregeile Tussi, nimmt Ihnen die Stelle weg und schickt Sie in die Wüste, vermutlich mit Protektion von ganz oben. Und das soll Sie nicht getroffen haben. Aber siehe da, eines Abends wird die Karajorgi ermordet und schon am nächsten Morgen kehren sie auf ihre alte Stelle zurück. Sie sind die Erste, die von ihrem Tod profitiert. Wissen Sie, was das bedeutet? Was wollen Sie damit sagen? Dass ich sie umgebracht habe? Nein, das sage ich nicht. Vorläufig zumindest. Aber es wird Stimmen geben, die sehr viel weniger zurückhaltend sein werden. Und ist ein Verdacht erst einmal offen ausgesprochen, verselbstständigt sich so eine Sache sehr schnell. Es ist ganz in Ihrem Interesse, mir alles zu erzählen, was ich wissen sollte. Ich habe keine Fragen. Ein taktischer Schachzug, den ich von Kommissar Costaras habe. Zu Junta-Zeiten war ich während meiner Ausbildung in der Folterzentrale in der Bubulinasstraße eingesetzt. Wenn er einen neuen in die Finger bekam, ließ er ihn erst 3 Tage bei den anderen schmoren, die gefoltert wurden. Dann setzte er ihn sich gegenüber und sagte, ich habe keine Fragen, Sie selbst müssen wissen, was ich hören möchte. Und das arme Schwein kotzte aus, was es wusste. Ich habe ihn damals bewundert, diesen Costaras. Heute ist mir klar, dass er Stuss redete und völlig im Dunkeln tappte. So wie ich jetzt. Jana genoss Unterstützung von oben. Aber sie war nicht nur beliebt. Wer hat sie protegiert? Als sie zum Sender kam, übernahm sie zunächst das Gesundheitsressort. Aber das hat sie nicht sonderlich interessiert. Außerdem konnte sie sich da nicht in Szene setzen. Innerhalb eines Monats hatte sie eine Liaison mit Petratos, dem Chef der Nachrichtenredaktion. Nach 2 weiteren Wochen hatte sie meine Stelle. Aber sie war nicht nur intrigant, sie war eben auch gut. Zum Beispiel im Fall Kolakoglu. Die Skandalgeschichte erregte vor 3 Jahren großes Aufsehen. Das war der Durchbruch. Der Steuerberater Petros Kolakoglu war angezeigt worden wegen Missbrauchs 2 minderjähriger Mädchen. Ihren Recherchen und Ihre Berichterstattung war es zu danken, dass der Angeklagte verurteilt werden konnte. Ein Indizienprozess, der in der Tat nur mit Hilfe der Presse gewonnen wurde. Danach räumte Delopoulos ihr nahezu unbeschränkte Freiheiten ein. Sobald Jana sich ihre Vorrechte gesichert hatte, ließ sie Petratos links liegen. Der hätte sie daraufhin liebend gerne abgesägt, doch es war zu spät. Es hieß zuletzt, er müsse sich Sorgen um seinen Posten machen. Ein hübsches Entlastungsargument für Sie. Trotzdem, wo waren Sie gestern Abend zwischen 10 und 12 Uhr? Zu Hause. Allein. Bei einem Salat und später bei einem Whisky. Bis um 11, als Jana mich anrief. Die Karajorgi hat Sie angerufen? Ja. Sie sagte, sie wolle im Nachtjournal eine Meldung bringen, die wie eine Bombe einschlägt. Hat sie gesagt, was für eine Meldung? Ging es vielleicht um diese Albaner-Geschichte, dass bei dem Mord auch ein Kind verschwunden sei? Es klang sehr dramatisch. Sie wollte unbedingt, dass ich mir die Sendung anschaue, denn wenn ihr etwas zustoße, sollte ich die Nachforschung weiterführen. Und sie hat nichts Genaueres über die Meldung gesagt? Nein. Nur, dass ich sie mir anschauen sollte. Eigenartig. Falls Sie doch noch etwas erfahren, Herr Delopoulos hat mich um Zusammenarbeit gebeten. Ich kann diesen Wunsch meinerseits nur bestätigen. Ach, ich vergesse. Kennen Sie diese Karnevalsnase hier auf dem Foto? Na, und ob ich den kenne? Das ist Petratos, mein Vorgesetzter, Chef der Nachrichtenredaktion von Hellas Channel. Kaum habe ich das Präsidium betreten, froh der stickigen Luft in den Straßen entkommen zu sein, stürmt mir auch schon Soteris entgegen. Diensteifrig nutzte die Gelegenheit, sich vor seinem Kollegen Sarnassis in Szene zu setzen. Er habe herausgefunden, wer der Spitzbart auf dem Foto sei. Ich gratuliere ihm und beauftrage ihn zu recherchieren, was die Karajorgi gestern Abend gemacht hat und ob sie und Petratos in letzter Zeit zusammen gesehen wurden. Privat, versteht sich. Dann ziehe ich mich in mein Büro zurück, um in Ruhe den Zwischenbericht für Gikas zu schreiben. Kaum habe ich an meinem Schreibtisch Platz genommen, als Thanassis in der Tür steht, mit einem Gesichtsausdruck, den ich so nicht an ihm kenne. Er wirkt angespannt. Fahrig. Nina Antonakaki, die Schwester der Ermordeten, hat angerufen, für wann sie das Begräbnis festsetzen könne. Schreib mir die Nummer auf, ich kümmere mich persönlich darum. Ich will mich gerade meinem Computer zuwenden. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Da kommt Thanassis auf mich zu. Natürlich. Was ist passiert? Ich weiß, wo sie gestern Abend war. Sie war nicht allein. Ich war mit ihr zusammen. Mit der Karajorgi? Wieso haben Sie mich dahin geschickt? Ich wollte ja gar nicht. Sie haben mich dazu genötigt. Jetzt erkenne ich ihn wieder. Sobald es brenzlig wird, beruft er sich auf sein Wichsertum. Wo seid ihr hingegangen? In ein kleines Restaurant in Psyrie. Hat euch jemand gesehen? Ich glaube nicht. Es war eines dieser Szenelokale, wo Yuppies sich einen Abend lang fühlen, als ob sie zur Unterwelt gehören. Wann habt ihr euch dort getroffen? Gegen 9. Sie kam eine Viertelstunde zu spät. Um 11 ist sie dann wieder aufgebrochen. Ich habe bezahlt und bin kurz danach gegangen. Er zieht die Rechnung aus der Jackentasche und überreicht sie mir. Sie beläuft sich auf 15.800 Drachmen, rund 8.000er pro Person. Offensichtlich handelt es sich wirklich um eine Ganovenbude. Die Rechnung übernehme ich. Und du sagst kein Wort über die Karajorgi zu niemandem. Du hast sie nicht gesehen, du hast nicht mit ihr gesprochen. So stecken wir beide in der Klemme. In Ordnung. Hat sie telefoniert, als ihr zusammen wart? Ja, kurz bevor sie aufbrach. Genauer gesagt, sie hat telefoniert und ist unmittelbar danach gegangen. Warum? Sie hat eine Kollegin angerufen und ihr gesagt, sie solle sich das Nachtjournal ansehen. Sie werde dort eine Bombe hochgehen lassen. Hat sie dir gegenüber irgendwelche Andeutungen in dieser Richtung gemacht? Nein. Und sonst? Hat sich das Treffen denn wenigstens gelohnt? Hast du etwas erfahren über die Sache mit dem Kind? Nicht, dass uns das jetzt bedeutend weiterbringen würde. Aber ich hätte doch gerne eine Gegenleistung für meine 16.000 Drachmen. Sieh dich mir aus. Ich habe es versucht, aber sie hat sich gewunden. Thanasis grinst. Ich soll erst beweisen, dass ich die geweckten Erwartungen erfüllen könne. Mina Antonakaki wohnt im Stadtteil Marussi, in der Nähe des neuen Olympiastadions. Ich habe den Anruf bei der Schwester gleich genutzt und mein Kommen angekündigt. Immerhin könnte sie mir einiges über das Privatleben der Karajorgi erzählen. Es ist mittlerweile später Nachmittag, Hauptverkehrszeit. Dauerstau auf der Alexandras und der Kifisias stadtauswärts. Also habe ich die Metro genommen. Während der Fahrt sehe ich die Schwester der Ermordeten vor mir, wie sie mit rot geweinten Augen und einem Taschentuch in der Hand auf dem Sofa sitzt, und ich bekomme schlechte Laune. Als sie mir die Tür öffnet, sehe ich, dass ich mich nicht getäuscht habe, was die geröteten Augen anlangt. Ansonsten bin ich überrascht. Frau Antonakaki? Selten habe ich zwei so unterschiedliche Schwestern gesehen. Jana und ich ähneln uns kein bisschen, oder? Als hätte sie meinen Gedanken erraten. Aber kommen Sie doch ein, Herr Kommissar. Während Jana einer hochgewachsenen, schlanken Amazone glich, ist Mina ein kurzgeratenes, dickliches Frauchen. Älter aussehend als ihre Schwester. Älter, als sie vermutlich ist. Wir sind sehr unterschiedlich. Mit einem verlegenen Lächeln geleitet sie mich in ihr Wohnzimmer. Wir waren sehr unterschiedlich. Trotzdem sind wir einander immer sehr verbunden gewesen. Wir haben uns fast jeden Tag gesehen. Ich lebe allein mit meinem Kind, müssen Sie wissen. Mein Mann ist Matrose. Bitte nehmen Sie Platz. Sie haben sich auch gestern getroffen? Wir waren verabredet. Aber dann rief sie an und sagte ab. Etwas sei dazwischen gekommen. Wann war das? Ungefähr um 6 Uhr. Dann hatte sie sich um 6 entschlossen, die Bombe platzen zu lassen. Warum aber hatte sie sich noch mit Thanasis getroffen? Sie hätte doch schon in den Abendnachrichten auftreten können. Erhoffte sie sich von ihm noch Informationen? Ging es doch um den Albaner-Fall? Oder war sie daran gehindert worden, die 20.30 Uhr Nachrichten als Forum zu nutzen, weil ihr Chef einen weiteren Erfolg seiner Mitarbeiterin fürchtete? Frau Antonakaki, was wissen Sie über das Verhältnis Ihrer Schwester mit Petratos? Mit Petratos? Das war keine Liebesbeziehung. Jedenfalls nicht im landläufigen Sinn. Was war es dann? Oh, das könnte sie nur selbst beantworten. Sie mochte ihn nicht. Sie lachte ihn aus und machte sich über ihn lustig. Er ist ein verdammter Wichser, sagte sie zu mir. Entschuldigen Sie den Ausdruck. Das waren ihre Worte. Aber sie ist mit ihm eine Zeit zusammengeblieben. Weil sie ihn benutzt hat. Ich sage Ihnen das so kalt, wie sie es selber formuliert hätte. Sie ist diese Liaison eingegangen und daraufhin bei Hellas Channel mit hohem Anfangsgehalt eingestellt worden. Um die Stelle zu halten, bis sie die Zähne zusammen ging mit ihm ins Bett. Aber nach ihrem Erfolg im Fall Kolakoglu war Petratos abgeschrieben. Sie hatte einen direkten Zugang zu Delopoulos. Und vor lauter Freude verpasste sie seinem Konterfei eine Pappnase. Wie heißt denn Petratos mit Vornamen? Wissen Sie das vielleicht? Nestor, glaube ich. Nestor Petratos. Wie der unbekannte N. in den Briefen. Aber es war nicht nur Petratos, den sie nicht ertrug. Meine Schwester hat sich allgemein vor Männern geekelt. Warum hat sie sich geekelt? Sie seien feige Wüstlinge. Wir Frauen sollten sie nur so lange ertragen, solange sie uns dienlich sind. Danach gehörten sie auf den Müll. Eine Weile wollte sie unbedingt, dass ich mich von meinem Vassos trenne. Aber ich liebe ihn. Er ist ein guter Mann. Ein guter Vater. Jana hat das nie begriffen. Sie war ein sehr einsamer Mensch. Komm schon, es reicht jetzt. Ich wende mich um und sehe eine junge Frau. Seit heute Morgen heulst du in einem fort. Als ob man mit Heulen irgendetwas ändern könnte. Es ist, als sehe ich Jana Karajorgi vor mir. 20 Jahre jünger. Anna, meine Tochter. Eine großgewachsene, schlanke Frau. Mit derselben strengen Schönheit und demselben arroganten Blick wie Jana. Als hätte die Natur ein Spielchen getrieben und der Nichte die Physiognomie ihrer Tante verpasst. Frau Antona Kaki, Ihre Schwester konnte gestern nicht kommen, weil sie im Nachtjournal eine Sensationsmeldung präsentieren wollte. Hat Ihnen Ihre Schwester irgendetwas über die Enthüllungsstory erzählt? Wissen Sie, ob sie deshalb bedroht wurde? Sie hatte Angst. Und zwar ständig. Sie sagte immer, eines Tages bringe ich mich um Kopf und Kragen. Sie sagte es lachend, aber im Grunde glaubte sie es. Meine Tante war ein schwieriger Mensch. Anna, was redest du? Die Wahrheit. Meine Tante provozierte gerne. Es bereitete ihr Vergnügen. Aber sie hatte auch Angst deswegen. Angst vor der Rache der Opfer, Angst vor dem Neid der Kollegen. Sie hat mich davon abgebracht, auch Journalistin zu werden. Da ich keine weiteren Fragen habe, erhebe ich mich. Die Tochter steht mit ausdrucksloser Miene auf und begleitet mich zur Wohnungstür. Ich stehe schon fast im Hausflur, Herr Kommissar? Als sie mich durchdringend anschaut. Ja? Ach, nichts. Sie wollten mir etwas sagen? Nein. Wenn ich Ihnen etwas sagen wollte, dann hätte ich es getan. Ich habe die Eingangstür noch nicht hinter mir zugezogen, als Adriani lächelnd auf mich zukommt, dann aber, statt mich zu begrüßen, in 2 Metern Entfernung stehen bleibt. Na, wie findest du sie? Auf eine solche Schamoffensive bin ich nicht vorbereitet. Ich schaue sie ratlos an. Da hebt sie wie eine abgehalfterte Ballerina ihren Fuß. Und ich sehe den Grund ihrer Begeisterung. Stiefel. Nun sag schon, wie findest du sie? Abgesehen davon, dass mir eine solche Anschaffung kurz vor Ostern wenig sinnvoll erscheint, hat mich der Spaß 30.000 Drachmen gekostet. Ganz nett. Nett? Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Du, was denn noch? Es sind Stiefel wie alle anderen auch. Wie alle anderen? Die sind von Petridis. Na schön, die Stiefel von Petridis sind eben anders. Dafür kosten sie auch doppelt so viel wie sonst überall. Willst du damit sagen, dass ich das Geld zum Fenster hinauswerfe, nur um eine gute Figur zu machen? Natürlich nicht. Sie stehen dir ganz prima. Viel Spaß damit. Vielen Dank. An diesem Tag der brutale Mord an unserer Polizeireporterin Jana Karajorgi. Die war zu. Auch gut. Habe ich meine Ruhe. Doch was da über den Bildschirm flimmert, ist nicht dazu angetan, meinen Adrenalinspiegel zu senken. In der Bevölkerung hat das Verhalten der Behörden zu einem Aufschrei der Empörung geführt. Über Hellas Channel ist heute eine Flut von Telefonaten hereingebrochen. Unsere Zuschauer verlangen Aufklärung. Die Kamera fährt zurück. Im Studio und am anderen Ende des Moderatorentischs erscheint die Kostarak. Aufgedonnert wie zu Presseball. Offensichtlich versucht sie, ihre tote Kollegin zu imitieren. Du hast gestern aber Jana hat es Stil. Ja, sie rief mich gegen 11 Uhr an. Sie war sehr nervös. Sie sagte, sie wolle im Nachtjournal eine Bombe hochgehen lassen. Und das hat mich sehr irritiert. Falls ihr etwas zustoße, solle ich ihre Recherchen fortsetzen. Hat sie angedeutet, was für eine Enthüllungsstory sie präsentieren wollte? Nein, aber offensichtlich hatte sie Angst. Sie fühlte sich bedroht? Hat sie gesagt, von wem? Auch das nicht. Aber es ist natürlich nicht schwer, sich vorzustellen, dass jemand, der sich so schonungslos für die Wahrheit einsetzt, wie Jana es getan hat, Feinde hat. Ich habe eigene Untersuchungen angestellt und eine sehr aufschlussreiche Entdeckung gemacht. Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich an diesen Mann. Szenenwechsel. Zu sehen ist die Absperrung um das Gerichtsgebäude in der Evelpidon. Die Kamera ist auf einen kleingewachsenen, dünnen Mann gerichtet. Dunkler Anzug, weißes Hemd, keine Krawatte. Seine Hände stecken in Handschellen. Zwei Polizeibeamte halten ihn seitlich an den Armen fest und versuchen, ihn vor dem Ansturm der Journalisten zu schützen. Plötzlich bleibt der Mann stehen, hebt unvermittelt den Kopf. Sein Blick scheint die Journalistin vor ihm zu durchbohren. Du hast mir diesen Schlamassel eingebrockt. Du Schlampe! Dafür wirst du bezahlen. Das kommt nicht noch teuer zu stehen! Die Polizeibeamten durchbrechen die Menschenmauer und boxieren den Widerstrebenden in den Wagen. Die Kamera schwenkt auf die Karajorgi, wie sie hinter dem abfahrenden Wagen hersieht. Sie lächelt. Petros Kolakoglu, verehrte Zuschauer, wurde vor 3 Jahren wegen Unzucht mit Minderjährigen zu 5,5 Jahren verurteilt. Es war ein schwieriger Indizienprozess, der nur dank der Hartnäckigkeit von Jana Karajorgi und Hellas Channel erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Es war ein spektakulärer Fall. Jana hatte mir gegenüber einmal die Absicht geäußert, ein Buch darüber zu schreiben. Man kann also davon ausgehen, dass sie weitere Nachforschungen angestellt hat. Und wenn man die eben gezeigten Archivbilder vor Augen hat, dann versteht man, dass sie Angst hatte. Blödsinn. Aber noch bestand kein Anlass zur Beunruhigung, hätte man meinen sollen. Der Täter hatte ja erst die Hälfte seiner Strafe abgesessen. Leider ein Trugschluss. Petros Kolakoglu wurde vor 1 Monat wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen. Die bringen die Dinge wenigstens ans Tageslicht. Von der Polizei kann man ja nicht allzu viel erwarten. Sie können vom Glück sagen, dass sie die Stiefel schon gekauft hat. Die Hand, von der man isst, beißt man nicht. Ich würdige sie keines Blickes, gehe zum Telefon und wähle die Nummer des Senders. Eine halbe Stunde später sitze ich dem Karnevalsprinzen gegenüber. Eine ganz gewöhnliche Pappnase. Petratos ist ein wohlgenährter Mit-40er mit feisten Wangen. Ein Gockel in feinem Tuch. Ich bin zwar hundemüde, das Abendessen kann ich nach dem Streit mit Adriani vergessen, doch was der Moderator der Nachrichtensendung zum Besten gegeben hat, hat meine Galle endgültig zum Überlaufen gebracht. Sein Chef hingegen scheint außerordentlich zufrieden. Also fresse ich Kreide, auch wenn's schwerfällt. Kolakoglu ist ein interessanter Fall. Allerdings ist es noch ein bisschen früh, um mit Sicherheit zu sagen, dass er der Mörder ist. Wir sind bereits auf der Suche. Jetzt liegt es an Ihnen zu ermitteln. Schlussendlich ist die Fahndung Ihre Aufgabe. Ganz recht, und so sollte es auch bleiben. Deshalb wäre es hilfreich, wenn wir bei der nun einsetzenden Hysterie zusammenarbeiten. Wir sollten alles vermeiden, was Kolakoglu in die Enge treiben könnte. Immerhin ist er, das sagen Sie ja selbst, ein gefährlicher Mann. Unsinn. Als Mörder der Karajorgi kommt Kolakoglu nicht in Frage. Er ist zu klein. Er hätte den Sender kaum unerkannt betreten können. Und wenn doch, hätte er eine Waffe mitbringen müssen. Lassen Sie uns ganz offen reden. Schließlich konnte er nicht wissen, dass es Scheinwerferständer gab, die sich als Spieße verwenden lassen. Delopoulos hat Ihnen heute Morgen eine Kooperation vorgeschlagen. Aber was machen Sie? Außerdem heißt er Petros mit Vornamen. Nicht genug, dass Sie Frau Kostaraku keinerlei Informationen zukommen lassen. Sie verhören sie auch noch. Nennen Sie das Entgegenkommen? Ich konnte Frau Kostaraku nichts mitteilen, weil es noch nichts mitzuteilen gibt. Etwas anderes ist es aber, jemanden ohne gesicherte Erkenntnisse öffentlich zu verdächtigen. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt bestenfalls mutmaßen, dass Kolakoglu sie getötet hat. Es ist nicht unsere Aufgabe nachzuweisen, dass Herr Kolakoglu unschuldig ist. Wir spielen ihn Ihnen nur zu. Alles andere ist Ihre Sache. Aber Sie können beruhigt sein, er ist der Mörder. Mit 99%iger Sicherheit. Er ist der Einzige, der ein Motiv hat. Sie irren sich. Ein Motiv hätten auch andere. Sogar Sie. Ich? Soll das ein Witz sein? Keineswegs. Schauen Sie, Ihre Reporter suchen den Täter unter den Opfern der Karajorgi. Das ist zweifellos ein vernünftiges Vorgehen. Nur zu den Opfern gehören auch Sie. Seine Wangen verlieren schlagartig ihren rosigen Schimmer. Das ist mir neu. Aber Sie werden es sicher erläutern können. Das Lächeln, das er aufsetzt, verzerrt seine Gesichtszüge. Sie hatten ein Verhältnis mit ihr. Aber Jana Karajorgi hat sie nur für ihren Aufstieg benutzt. Als sie ihr Ziel erreicht hatte, hat sie sie fallen gelassen. Wer sagt das? Wir haben uns umgehört. Das ist unser Job. Na schön. Wir hatten eine Beziehung. Aber wir haben uns einvernehmlich getrennt. Wo ist da bitte sein Mordmotiv? Ich habe das ein wenig anders gehört. Von einvernehmlich kann keine Rede sein. Sie hat sie kurzerhand abserviert. Gerüchte, Kantinenklatsch. Sie glauben das doch nicht, etwa? Nun, der Karajorgi-Mord weist alle Kennzeichen eines Verbrechens aus Leidenschaft auf. Das passt auf Kolakoglu, das passt aber auch auf Sie. Sie haben ihr Briefe geschrieben. Sie haben ihr gedroht. Er wird verblüfft. Überraschend aufrichtig verblüfft. Ich soll Briefe an Jana geschrieben haben? Ich soll sie bedroht haben? Sie haben sie nur mit ihrem Namenskürzel unterzeichnet. N. Sie heißen doch Nestor, oder nicht? Die Polizei muss verdammt stolz sein auf jemanden wie Sie. Sie nehmen irgendwelche Drohbriefe, die ein unbekannter N unterschrieben hat, und ziehen daraus den Schluss, dass ich der Mörder bin. Es ist sehr einfach herauszufinden, wer die Briefe geschrieben hat. Sie sind handgeschrieben. Geben Sie mir eine Schriftprobe und die Sache ist erledigt. Wenn es sich so verhält, wie Sie sagen. Haben Sie den Verstand verloren? Sie wollen mich ernsthaft verdächtigen? Weisen Sie mir erst mal nach, dass ich überhaupt Gelegenheit hatte, Sie zu töten. Besser wäre es allerdings, Sie kümmerten sich gleich um Ihre Hausaufgaben. Suchen Sie den richtigen Mörder. Und jetzt raus, bevor ich mich vergesse. Es ist 9 Uhr morgens. Genauer gesagt 9:15. Ich sitze an meinem Schreibtisch. Und wieder fehlt das Croissant. Und von Thanassis keine Spur. Stattdessen finde ich eine maschinengeschriebene Notiz von ihm. Bitte umgehend beim Chef melden. Ich stutze. Ach. Wundere mich über die förmliche Art der Mitteilung. Ein Anflug von Diensteifer? Keine 10 Minuten später stehe ich vor dessen Tür. Rein. Darauf gefasst, meine Position als Leiter der 3. Mordkommission verspielt zu haben. Caritos, schön, dass Sie auch mal vorbeischauen. Ich wollte gerade den Bericht für Sie schreiben. Erst da habe ich Ihre Nachricht gefunden, dass Sie mich sprechen... Das hat Zeit. Die Pressekonferenz ist erst heute Mittag. Sie wissen, warum ich Sie habe kommen lassen? Dilopoulos höchstpersönlich hat mich heute Morgen angerufen. Er hat sich bitter über Sie beschwert. Dass Sie einen angesehenen Mitarbeiter von Hellas Channel verdächtigen, dass Sie eine Reporterin verhören, anstatt sie zu informieren, dass Sie Opfer- und Täterrolle verwechseln. Überhaupt habe er den Eindruck gewonnen, dass Sie dem Sender gegenüber eine feindselige und ganz und gar nicht kooperative Haltung einnehmen. Kostas. Dabei hat der Sender, wie ich finde, eine sehr vielversprechende Spur. Man verdächtigt Kolakoglu, um von einem eigentlich Verdächtigen abzulenken. Das ist eine gewagte Behauptung. Das Profil würde jedenfalls passen. Profil? Nie gehört den Ausdruck. Wieder so eine Neuerung, die Gikas von seinem Lehrgang beim FBI mitgebracht hat. Und wie wollen Sie beispielsweise erklären, dass Kolakoglu zum Sender kam mit der Absicht zu töten, aber ohne Tatwaffe? Zu seinem Profil müsste auch gehören, dass er nicht nur ein Motiv, sondern auch die Gelegenheit hatte. Petratos hätte sie gehabt. Er besitzt zudem die körperlichen Voraussetzungen. Er ist groß und kräftig. Er hat mehr als ein Motiv und sein Vorname beginnt mit N, wie in den Drogen. Hände weg von Petratos. Solange es kein überzeugendes Beweismaterial gegen ihn gibt, ist er für Sie tabu. Finden Sie mir Kolakoglu so schnell wie möglich und bringen Sie ihn hinter Gitter. Aber wir verlieren Zeit. Und was ist, wenn er nachweisen kann, dass er zur Tatzeit ganz woanders war? Das Alibi eines Kinderschänders? Dem schadet es nichts, wenn er noch mal ein paar Wochen einsitzt. Er ist es ja gewohnt. Kostas, umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir gewinnen Handlungsfreiheit. Bringen Sie Kolakoglu hinter Schloss und Riegel und veröffentlichen Sie eine entsprechende Erklärung. Wenn sich am Ende herausstellt, dass er tatsächlich der Mörder ist, treten wir vor die Presse und bedanken uns bei den Massenmedien für die überaus wertvolle Zusammenarbeit. Hat Kolakoglu es aber nicht getan, dann präsentieren wir den tatsächlichen Täter. Die Herren Dilopoulos und Co. sind düpiert und werden uns in Zukunft etwas vorsichtiger behandeln. Aus beiden Fällen gehen wir als Sieger hervor. Bravo, Gikas. Jetzt begreife ich, warum er zum leitenden Kriminaldirektor aufgestiegen ist und ich nur einfacher Abteilungsleiter geblieben bin. Was Petratus betrifft, stellen Sie ruhig Nachforschungen an. Aber behutsam. Und bringen Sie die Sache mit Dolopoulos ins Reine. Ich möchte nicht, dass er den Minister einschaltet. Ach, übrigens, ich habe für heute Nachmittag 17 Uhr Ihr Erscheinen angekündigt. Anstatt mich zu erheben, starre ich ihn an. Elastisch, Kostas. Seien Sie elastisch. Und sehen Sie zu, dass Sie lernen, was ein Profil ist. In ein paar Jahren werden wir nur noch damit arbeiten. Ich beherzige Gikas Empfehlung und übe mich in Elastizität. Zunächst nur im Hinblick auf den Standort meines Schreibtischs. Ich habe ihn in mein Stammcafé zwei Straßenkreuzungen vom Präsidium entfernt verlegt. Nicht ohne zuvor meine Anweisungen gegeben zu haben. Soteris soll sich um Petratos kümmern. Behutsam, versteht sich. Wer seine Höflinge im Sender sind, in welchen Lokalen er verkehrt, wo er sich zur Tatzeit aufgehalten hat. Thanasis, das Croissant, das dann doch auf meinen Akten liegt, schützt ihn diesmal nicht. Thanasis hat die verantwortungsvolle Aufgabe, bei Kolakloklus Mutter unverzüglich eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Er wird dort nichts finden, aber es macht Eindruck. Ganz im Sinne von Gigas. Ich habe mir den Papierkram mitgenommen, den Obduktionsbericht und die Ergebnisse aus dem Labor. Der Befund des Gerichtsmediziners erzählt mir nichts Neues. Die Karajorgi hat etwa 2 Stunden vor der Tat gegessen, was Thanasis Aussage bestätigt. Gespannt nehme ich das Dateiverzeichnis und die Ausdrucke aus Karajorgis Computerarchiv zur Hand. Sie enthalten eine Fülle von Artikeln, Interviews, Ideen, Themenvorschlägen. Aber nichts über Kolakloklu. Und auch nichts über das Kind, dieses albanische Bankert, das wir angeblich übersehen haben. Ich klopfe den Papierwust zusammen und will gerade aufbrechen, um den Bericht für die Pressekonferenz heute Mittag vorzubereiten, als mein Handy klingelt. Caritas? Caritas Junior. Katharina! Was gibt's? Warum rufst du am Vormittag an? Ist was passiert? Nein, nein. Aber ich muss dir was sagen, weil du doch der liebste Papa auf der Welt bist. Stell dir vor, Professor Sismanis, der Strafrechtler, hat mir heute vorgeschlagen, bei ihm zu promovieren. Hey. Eine Assistentenstelle werde er schon auftreiben, damit ich am Institut auch arbeiten kann. Ist das nicht toll? Ja, bravo, mein Schatz. Das ist ja wundervoll. Mama war auch ganz begeistert. Du, Papa. Ja. Mama war sehr traurig. Sie hat mir gesagt, dass ihr wieder gestritten habt. Ja. Könnt ihr euch nicht wieder vertragen? Ich meine, du bist doch verständig. Du könntest doch auf sie zugehen. Die Pressekonferenz war ein voller Erfolg. Thanasis Hausdurchsuchung bei Kolakoklus Mutter, erwartungsgemäß ohne Ergebnis, wurde allgemein als Schritt in die richtige Richtung begrüßt. Endlich mal eine Aktion. Schade nur, dass die Kostarako nicht da war. Die hätte Dilopoulos den Wind aus den Segeln nehmen können. Oder hat Hellas Channel den Pressetreff boykottiert, weil wir unsere Informationen natürlich nicht exklusiv weitergeben. Jedenfalls nicht meine Schuld, wenn es bei der Zusammenarbeit klemmt. Und kein Grund, gleich bei der peinlichen Befragung durch den Fernsehfürsten das Büßergewand anzulegen. Überhaupt habe ich es satt, ständig dieses Behutsam, dieses Diskret. Nicht mal zu Hause kann man seine Launen ausleben. Herr Dilopoulos erwartet Sie bereits. Ohne Kommentar schiebt mich die Privatsekretärin in den Audienzsaal. Und da thronen sie. Dilopoulos in der Mitte seines Kolossalschreibtisches, ihm zur Rechten, lässig in die Polster eines schweren Ledersessels gelehnt, Petratos. Ich freue mich zu sehen, dass Sie uns höchst selbst die Ehre Ihres Besuches geben, anstelle eines Ihrer Untergebenen. Nehmen Sie Platz. Dilopoulos lächelt milde. So war es vereinbart. Vereinbart war, dass Sie die Ermittlungen einstellen, um unsinnigen Nachforschungen ein Ende zu bereiten. Aber nicht, dass Sie stattdessen einen Ihrer Leute auf unseren Nachrichtenchef ansetzen. Oh, Soteris, Diskretion ist deine Stärke wohl auch nicht. Kollege Vlasopoulos hat lediglich den Auftrag, das Alibi des Herrn Petratos zu überprüfen. Eine reine Routinemaßnahme, die alle betrifft, die mit dem Opfer in irgendeiner Beziehung standen. Nun, gestern Abend ging es aber doch wohl um mehr als eine reine Routinemaßnahme. Ich habe mit Ihrem Vorgesetzten gesprochen und Herr Gigas hat mir versichert, dass gegen Herrn Petratos keine Verdachtsmomente vorliegen. Wie kommen Sie also zu Ihren Anschuldigungen? Ich habe niemals behauptet, dass ich Herrn Petratos für den Täter halte. Nur weil er darauf beharrte, dass Kolakoglu der einzige Tatverdächtige sei, wollte ich darauf hinweisen, dass theoretisch auch andere... Sie haben mich massiv beschuldigt. Sie haben mir vorgehalten, ich hätte Jana Drohbriefe geschrieben. Nur weil ich zufälligerweise einen Vornamen habe, der mit N beginnt. Sie wollten eine Schriftprobe von mir. Immerhin hätten Sie mehrere Gründe, die Karajorgi zu hassen. Sie hat sie benutzt, hat Ihnen den Laufpass gegeben, nachdem sie erreicht hatte, was sie wollte. Und sie hätte sie weiter gedemütigt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sie auf ihre Stelle scharf war. Das sitzt. Petratos ist aus den Polstern aufgefahren. Das ist blanker Unsinn. Mit einer Handbewegung bedeutet ihm Delopoulos, sich zu setzen. Zu keinem Zeitpunkt gab es Pläne, Herrn Petratos zu entlassen und Frau Karajorgi in seine Stelle zu setzen. Herr Petratos ist und bleibt ein verdienstvoller Mitarbeiter unseres Hauses. Unbenommen. Nur sollte er etwas zu seiner Entlastung tun. Sein Alibi ist nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wenig überzeugend. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er gegen 22 Uhr den Sender verlassen hat. Das heißt, Mitarbeiter wollen gesehen haben, dass er Herr um zwei... Ich dass wir uns richtig verstehen. Uns interessiert nicht Ihre Privatmeinung über Herrn Petratos. Wir möchten, dass Sie Ihre Arbeit tun. Konstruktiv, mit uns zusammen. Suchen Sie den Mörder. Was haben Sie eigentlich bezüglich Kolakoglu unternommen? Einiges. Und wenn Ihre Mitarbeiterin, Frau Kostarakko, heute zur Pressekonferenz erschienen wäre, dann wüssten Sie beispielsweise, dass wir nicht nur eine Großfahndung nach ihm ausgelöst haben, sondern auch eine... Sie entschuldigen, meine Herren. Charitos? Vlasopoulos, Kommissar, Martha Kostarakko ist tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Der Schreck fährt mir in die Knochen. Ich bin wie gelähmt. Während ich aus dem Augenwinkel beobachte, wie sich Petratos zur Schreibtischplatte vorbeugt, einen Kugelschreiber aus der Innentasche seiner Jacke zieht und etwas aufschreibt. Wann habt ihr das erfahren? Vor 10 Minuten. Ein anonymer Anruf ist bei uns eingegangen. Ich habe einen Streifenwagen losgeschickt und mache mich jetzt auf den Weg. Ich dachte, Sie wollen sicher auch hinkommen. Pankrati Jeronos 21. Ja, danke, Soterisi. Ich komme sofort. Ich erhebe mich umständlich. Meine Herren, ich habe Ihnen exklusiv eine Mitteilung zu machen. Martha Kostarakko wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Ich sehe, wie Delopoulos in seinem Sessel erstarrt. Petratos hingegen steht auf. Unschlüssig, so scheint es einen Augenblick, schaut er zu seinem Chef. Dann kommt er auf mich zu. Sie wollten doch wissen, wo ich mich vorgestern Abend aufgehalten habe, als Jana ermordet wurde. Hier, die Adresse der jungen Dame, handschriftlich. Aber ich darf Sie bitten, diese Information vertraulich zu behandeln. Mit dem Anflug eines Lächelns auf den Lippen überreicht er mir den eben beschriebenen Zettel. Wichser, sagt sein Blick, und ich kann nicht widersprechen. Ohne den Zettel angeschaut zu haben, weiß ich, dass ich das Spiel gegen ihn verloren habe. Es ist wie in einem Videogame. Jemand hat auf Repeat gedrückt und ich bin wieder auf Null. Ohne Hauptverdächtigen, aber mit einer Leiche mehr. Hellas Channel. Hörspiel in 2 Teilen von Petros Makaris. Übersetzung aus dem Griechischen Michaela Prinzinger. 1. Teil, die Spur der Karajorgi. Es sprachen Kostas Charitos, Otto Sander. Gikas, Hermann Lause. Sotiris, Christian Berkel. Thanasis, Martin Seifert. Sowie Markus Hoffmann, Gerd Warmeling, Andrea Sawatzki, Monika Hansen, Julia Mohn, Svetlana Schönfeld, Stefanie Schönfeld, Ralf Schamoli, Max Volkert-Martens, Fritz Hammer und Ulrika Lang. Technische Realisation Peter Kainz und Jean Cimczak. Komposition Dietrich Petzold. Regieassistenz Michael Ogrisek. Bearbeitung und Regie Christoph Dietrich. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.